erloschen die Quellen hervor. Sie singen der Motte der Nacht ins Ohr vom Tage, vom heute gewesenen Tage. Das vom Tag, vom Heute.